Ein nationaler wissenschaftlich-technischer Kongress im Bereich Wärmeschutz der Anlagen der Wärmekraftwerke fand am 16. Mai im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Der Veranstalter war der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas. Am Kongress nahmen teil die Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Doktoranden aus verschiedenen Einheiten wie dem Umwelttechnologischen Institut der Staatlichen Akademie der Wissenschaften der Technischen Universität Kimtsek und dem Vereinigten Wärmekraftwerk Bukchang. Den Teilnehmern, die ausgezeichnete Dissertationen veröffentlicht hatten, wurden Zertifikate und Preise verliehen.